Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Marc Henkel, Kandidat für die Kommunalwahl, Nienburger Heilquellenanalyse präsentiert und Sperrung des Kreer Weges. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio ist Philipp Moritz. Marc Henkel ist noch bis Ende des Jahres Pressesprecher der Kreisjugendfeuerwehr Nienburg. Nun will er sich als parteiloser Kandidat für die Kommunalwahl am 11. September aufstellen lassen. Grund sei die Verärgerung über manche Entscheidungen, die im Stadtrat gefällt werden. Als normaler Bürger hätte man kaum eine Chance, diese Entscheidungen zu beeinflussen, so Henkel in einer Pressemitteilung. Voraussetzung ist allerdings die Zulassung durch den Wahlausschuss. Die Hochschule Bremen hat gestern im Wesersaal in Nienburg eine Markt- und Potenzialanalyse zur Nutzung der Nienburger Heilquelle zu touristischen Zwecken präsentiert. Das Ergebnis zeigte, dass das Wasser vor allem in der Medizin und in der Heilkunde große Erfolge versprechen kann. Ziel der Mitte-Weser-Heilquellen sei es, zum 1000-jährigen Bestehen von Nienburg im Jahr 2025 den Kurstatus Bad Nienburg zu erlangen. Auch Bürgermeister Henning Onkes sieht Potenzial im Heilwasser. Ich sehe da sehr viel Potenzial drin und es ist aber entscheidend, wie stellen sich die Nienburgerinnen und Nienburger zu diesem Thema. Wir haben eine tolle Quelle direkt an der Weser, wir haben hier einen tollen natürlichen Landschaftsraum und wenn wir dort schrittweise gemeinsam Entscheidungen treffen und wenn ich sage gemeinsam, natürlich auch mit den städtischen Gremien und Unterstützung der Nienburger und Nienburger, dann glaube ich, dann lässt sich daraus was Tolles entwickeln. Am kommenden Sonntag wird der Kreerweg in Nienburg komplett für den Verkehr gesperrt. Von der Vollsperrung sind zudem sämtliche nur über den Kreerweg erreichbaren Straßen betroffen. An diesem Tag wird die Fahrbahndecke abgefräst. Die Sperrung beginnt um 6 Uhr morgens und soll spätestens um 24 Uhr beendet sein. Das gleiche Prozedere wiederholt sich am darauffolgenden Sonntag, den 17. Juli. Dann bekommt der Kreerweg in dem betroffenen Bereich ebenfalls zwischen 6 und 24 Uhr eine neue Asphaltdecke. An beiden Tagen werden Umleitungen den Verkehr über die B6 Ortsumgehung oder die Zeller Straße K46 an der Baumaßnahme vorbeiführen. Auch Anwohner können den Bereich mit einem Fahrzeug während der Sperrzeiten nicht verlassen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.